Regiment. Das ist Soldaten, braucht Soldaten Liebe, Soldaten Mut. Ab Dorothee, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut. Für diese Straße mich zu dir hin. Verhalt mich lieb, ein Mädel, bis ich bei dir bin. Soldaten, die marschieren noch mitten in der Nacht. Weißt du, was von dir, Kamerad, gib Acht.